Hallo und willkommen. Willkommen im neuen Jahr 2007 und willkommen zur 10. Folge von Italopod, dem Italienisch-Lernen-Podcast. Heute wollen wir uns mit Tagen und Monaten beschäftigen. Ich stelle zunächst die entsprechenden Vokabeln vor und im Anschluss frage ich Sie noch ein wenig in zufälliger Reihenfolge ab, um zu sehen, ob Sie auch hängen geblieben sind. Ich fange mal mit den Wochentagen an. Montag ist il lunedì. Il lunedì. Dienstag ist il martedì. Il martedì. Mittwoch il mercoledì. Mercoledì. Donnerstag giovedì, il giovedì. Freitag ist venerdì, venerdì. Samstag il sabato. Das kann man sich vielleicht merken, wenn man weiß, dass früher bei den Juden der Samstag der heilige Tag war, der Sabbattag. Und Sonntag ist la domenica. Sonntag ist der einzig weibliche Tag, die anderen sind männlich. Kann man sich vielleicht auch merken, weil sonntags die Familie beisammensitzt und die Mutter kocht und vielleicht Kuchen brät, bäckt. Und Dominica klingt für mich wie Dominikanische Republik, kann ich mir irgendwie hängen lassen. Also, ich sage es nochmal zügig. Il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, Dominica. Dann die Monate. Der Januar ist il gennaio. Gennaio. Der Februar ist febbraio. Febbraio. März ist marzo. Marzo. Der April ist Aprile. Aprile. Mai ist Maggio. Mai ist Maggio. Der Juni ist Giugno. Il Giugno. Der Juli ist Luglio. Luglio. Der August ist Agosto. Agosto. Der September ist Settembre. Settembre. Der Oktober ist Ottobre. Ottobre. November ist il novembre. Il novembre. Und der Dezember ist il dicembre. Dicembre. So, dann wollen wir mal sehen, ob sie hängen geblieben sind. Ich fange mal mit dem Italienischen an, das ist vielleicht einfacher. Giovedì ist Donnerstag. Sabato, Samstag. Lunedì, Montag. Marzo, März. Ottobre, Oktober. Maggio, Mai, febbraio, Februar, gennaio, Januar. Okay, andersrum. Freitag. Il venerdì. Sonntag. La domenica. Dienstag. Il martedì. Mai, il maggio, August, l'agosto, Dezember, il dicembre, März, il marzo, Donnerstag, il giovedì, Juni, il giugno, Montag, il lunedì, Sonntag, la domenica, September, il settembre, November, il novembre, Mittwoch, il mercoledì, Donnerstag, giovedì, Dienstag, il martedì, Januar, il gennaio, März, il marzo, Oktober, l'ottobre, Dezember, il dicembre, Juli, il luglio, Oktober, l'ottobre, Dienstag, il martedì. So, das war's für heute. Damit wünsche ich euch noch ein schönes Jahr 2007, dass ihr furchtbar toll vorankommt mit dem Italienisch lernen und gesund bleibt und so weiter. Also, ciao, ciao!